NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen. Heute das erste Mal. Love Cats. Jakob Hein liest seine bisher unveröffentlichte Geschichte. Eine saloppe, unverkrampft auftretende Sprache hat sich der 1971 in Leipzig geborene Schriftsteller Jakob Hein zugelegt. Sein Debüt nannte er »Mein erstes T-Shirt« und schilderte darin höchst humorvoll seine Jugendjahre in der DDR. Glanz und Elend der Pubertät, das konfliktreiche Heranwachsen und Reifen, die ersten Liebesverwirrungen und Irrungen im real existierenden Sozialismus hat Jakob Hein immer wieder aufs Korn genommen. Liebe, so heißt ein anderes seiner Bücher, Liebe ist ein hormonell bedingter Zustand. Die Erzählung Love Cats fügt sich in diese Einsicht nahtlos an. Es liest Jakob Hein. Eileen kam aus Bristol. Ihre Eltern waren Kommunisten, was dazu geführt hatte, dass Eileen in ihren Ferien in ein Lager im kommunistischen Teil Deutschlands geschickt wurde. Außerdem lag es wohl auch daran, dass ihre Eltern nicht endlos viel Geld hatten und dass sie Eileen unbedingt von zu Hause wegschicken wollten, weil ihnen das Verhalten ihrer Tochter nicht passte. Eileen war nämlich ein Punkmädchen. Sie hing mit den falschen Leuten herum, hörte die beste Musik und ließ sich von niemandem etwas vorschreiben. Sie trug kunstvoll zerrissene Strumpfhosen unter ihren Miniröcken und war vollkommen furchtlos und nahm sich, was sie haben wollte. Dieser Umstand hatte auch dazu geführt, dass sie sich in einer Nacht im Ferienlager mich genommen hatte. Danach waren wir unzertrennlich. Wann es nur ging, versteckten wir uns vor den Erziehern, knutschten im Wald oder schliefen miteinander und unterhielten uns, natürlich auf Englisch. Eileens Englisch klang natürlich vollkommen anders als der lächerliche Pseudo-Oxford-Kram, der uns in der Schule beigebracht wurde. Eigentlich erstaunlich, dass ein sozialistisches Schulsystem beim Englischunterricht so viel Wert auf bürgerliche Normen der Wiege des Kapitalismus legte. Das Ende des Ferienlagers war für Eileen und mich eine Katastrophe. Wenn zwei Menschen nur 2 Wochen haben, um eine ganze Beziehung zu leben, dann bleibt keine Zeit für Fluchtpläne, Schmuggelszenarien, Aufstandsplanung. Wie gelähmt beobachteten wir unsere eigenen Rücktransporte nach Hause, ich nach Berlin, Eileen nach Bristol. Wir schworen uns ewige Liebe und einander immer zu schreiben. Immerhin das hatten wir geschafft. Mehrmals pro Woche erreichten mich Briefe aus Bristol, immer mit den säuberlich falsch herum aufgeklebten Briefmarken mit dem Abbild der englischen Königin und ebenso oft schrieb ich an Eileen. Wenn ich Musik von The Cure hörte, dann fühlte sich mein Herz an wie ein sterbendes Nagetier und bei Love Cats von der Band musste ich direkt mit den Tränen kämpfen, denn das war unser Lied gewesen. Wir bewegten uns wie gerissene Tiger, näher konnten wir einander nicht kommen. So lauteten die ersten Zeilen des Liedes, sie kamen mir nahezu symbolisch vor. Meine Klassenkameraden kamen aus dem Staunen nicht heraus, als ich ihnen davon erzählte. Sicher hatte der eine oder andere schon eine Freundin und jeder hätte eine gewusst, die er gern als Freundin gehabt hätte. Aber eine Freundin aus England, das schlug alle Rekorde. Bei aller Tragik, die unserer Liebesgeschichte innewohnte, war auch ich ein bisschen stolz auf meine Beziehung zu dieser schönen und ziemlich wilden Engländerin. Darüber hinaus kannte ich ein Geheimnis von ihr, von dem ich niemandem erzählen durfte. Und das war nicht, dass ihre Eltern so arm waren, dass mir Eileen nicht einmal ein Paket schicken konnte. Denn in dieses Geheimnis hatte ich einige wenige unter dem Siegel der Verschwiegenheit eingeweiht, sodass es jetzt alle wussten. Nein, das größte Geheimnis an Eileen war, dass es sie nicht gab. Sie war vollständig meiner Einbildung entsprungen. Eine hochkomplexe, in ihren Details immer schillernder und komplizierter werdende Beziehung zu einer Frau, die es niemals gegeben hatte. Ich besorgte mir englische Briefmarken und klebte sie verkehrt herum auf die Umschläge von Briefen, die mein Vater aus dem Ausland erhielt. Irgendwo hatte ich gehört, dass das in England streng verboten war und nun hatte ich die Gelegenheit, dieses eigentlich nutzlose Wissen zur Ausschmückung meiner Traumfrau zu benutzen. Den Namen Eileen hatte ich aus einem Lied von Dexys Midnight Runners. Ich stellte mir vor, dass es vor 15 Jahren das Lieblingslied von Eileens Eltern gewesen war und sie deshalb ihre Tochter so genannt hatten. Wäre sie ein Junge gewesen, hätten sie ihn Jimmy genannt, nach Jimmy Page. Meine Freundin aus Bristol war einfach perfekt. Einerseits gab es natürlich vieles, das ich nicht von ihr wissen konnte, weil wir uns nur 2 Wochen gekannt hatten, unterbrochen von wenig Schlaf, viel Sex und ständigen Interventionen der Erzieher. Andererseits konnte ich auch immer neue Details von ihr berichten, da wir ja im ständigen Briefverkehr miteinander standen. Die Briefe waren sehr persönlicher Natur, darum zeigte ich sie niemandem, platzierte aber ein paar der präparierten Umschläge auffällig unauffällig in meinem Zimmer, damit sie von Besuchern entdeckt wurden und so der Legende zu weiterer Glaubwürdigkeit verhalfen. Es waren gerade diese kleinen Einzelheiten, scheinbar achtlos verstreute Details, die das Rückgrat der Geschichte bildeten. Dass Eileen eben nicht aus London kam, wo genau, in welchem Bezirk von London hätte sie denn gewohnt, wie hätte die U-Bahn-Station in ihrer Nähe geheißen, wie hieß ihre Schule, sondern dass sie aus Bristol kam, war wichtig. Niemals würde es einen Bericht aus Bristol geben, ständig kamen Berichte aus London im Fernsehen. Die Existenz von Eileen wäre in London gefährdet gewesen, in Bristol war sie sicher. Bristol gab es in unserem Atlas, eine Stadtkarte von London hatte ich hingegen nicht. Wenn mir jemals eine in die Hände fallen würde, könnte Eileen einen Ausflug nach London machen, später vielleicht dort studieren, aber im Moment war mir das Pflaster der britischen Hauptstadt noch viel zu unsicher für meine Traumfrau. Um mir die ganzen Details und Geschichten von Eileen zu merken, begann ich, über sie zu schreiben. Aber um die Konspiration nicht zu gefährden, machte ich mir keine Notizen wie ein Drehbuchautor, sondern ich begann ein Tagebuch, in dem ich die Dinge, die ich mir am Tag von Eileen erzählt hatte, mit dem Datum des vorangegangenen Tages notierte. Ich schrieb: Heute wieder Post von Eileen. Sie ist so eine tolle Frau. Sie schrieb mir, dass sie wieder Ärger mit den Nazi-Skinheads aus ihrer Schule hat, weil sie für die Anarchie einsteht. Ihr bester Kumpel Mike war auch gegen die Nazi-Skinheads. Er ist aber leider schon tot, weil er sich eine Überdosis Marihuana gespritzt hat. Zum Glück raucht Eileen nur Joint-Zigaretten und lässt die Hände von härteren Drogen. Das hat sie mir hoch und heilig versprochen. In meinem Tagebuch konnte ich jederzeit nachsehen, wenn ich mir mal wegen eines Details nicht ganz sicher war. Hieß ihre beste lesbische Freundin Nancy oder Drew? War sie zum Punkkonzert nach Brighton oder Manchester gefahren? Mit dem Zug oder mit dem Bus und so weiter? Muss ich noch erwähnen, dass ich bis über beide Ohren in Eileen verliebt war? Und zwar wirklich? Also nicht nur, wenn ich auf dem Schulhof meinen ungläubigen Mitschülern von ihr erzählte? Ich liebte Eileen auch, wenn niemand anders da war. Tatsächlich zog sich bei der Musik von The Cure immer mein Herz zusammen und ich musste mit den Tränen kämpfen, wenn Love Cats kam, unser Lied. Eileen war so eine perfekte Frau. Alles an ihr war genau so, wie ich es mir wünschte. Sie war wunderschön, dabei spontan und entspannt. Sie war Engländerin, wohl die coolste Nationalität überhaupt, und war dabei unpatriotisch und anarchistisch, also rundum großartig. Niemals war ich einer Frau begegnet, die auch nur annähernd an Eileen heranreichte, und mit jedem Tag liebte ich sie mehr. Ich wusste zwar nie, was ich in den nächsten Wochen mit ihr erleben würde, aber ich wusste, dass es tolle Dinge sein würden. Wenn die Leute, die fantasielosen, langweiligen, geistlosen Leute, über Menschen wie mich reden, dann stellen sie sich in ihrer dumpfen, eintönigen, mit Kausalzusammenhängen bis zum Platzen gefüllten Welt vor, dass wir anderen Menschen etwas vorspielen würden. So etwas wie Dauerschauspieler sind, die am Abend in der Garderobe erschöpft ihre Maske fallen lassen und ihr wahres Ich herauslassen, das im matt glimmenden Schein der Vorstellungskraft dieser Leute ebenso langweilig und geistlos wie sie selbst ist. Was für eine vollkommene Täuschung. Aber man kann ihnen das Leben nicht erklären, das Menschen wie wir führen. Ein Leben, das nicht beschränkt ist durch die Wände von Realität und Rationalität. Das Leben in einer Welt, in der Flüsse bergauf fließen und Schweine fliegen können. Es ist so, als würde ein Maulwurf oben auf seinem Hügel Mutmaßungen über die Gefühle des Bergadlers bei seinem Flug anstellen. Nein, ich liebte Eileen mit jeder Faser meines Herzens beim Schlafen und beim Wachen. Ich erzählte auch den hübschen Mädchen aus meiner Klasse von ihr, die mir aufgrund meiner romantischen Berichte von meiner unbekannten englischen Schönheit gelegentlich näher zu kommen suchten. Konkurrenz ist ein wichtiger Stimulus, aber keine von ihnen war mir gut genug. Keine war es wert, mich mit ihr über meine Eileen hinweg zu trösten. Jede dieser Berliner Gören mit Pferdeschwanz und Osthaarspray hätte ich von meiner Bettkante geschubst, ohne mit der Wimper zu zucken. Denn das wäre Verrat an meiner wahren Liebe gewesen. So wie ich von Eileen Treue erwartete, so durfte Eileen diese auch von mir erwarten. Mir war schon bewusst, dass ich sie erfand, dass ich die Flohmärkte nach Fotos von ihr durchstreifte, dass ich mir all die Geschichten ausdachte. Aber ich tat es für uns, dachte ich dabei. Eileen konnte mir ja nicht selbst von sich erzählen. Ob das nun daran lag, dass sie im fernen Bristol zu wenig Geld und Zeit für einen aufwendigen Briefverkehr hatte, oder daran, dass sie gar nicht tatsächlich existierte, war doch letztendlich ein nachgeordnetes Problem, für das Eileen nichts konnte. Das Großartigste an ihr war, dass ich sie als Person niemandem zu zeigen brauchte. Schließlich lebte sie im fernen Bristol. Niemand konnte sie jemals zu Gesicht bekommen, nichts konnte sie entzaubern. Wäre sie irgendeine Wiebke aus West-Berlin gewesen, hätte ich ja meine Großmutter bitten können, mir eine Locke von ihrem Haar mitzubringen oder was weiß ich. Aber Bristol, das war so unerreichbar wie der Himmel. Als am 4. November 1989 eine 500.000 Ost-Berliner demonstrierten, also praktisch jeder Einwohner der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik, der überhaupt laufen oder stehen konnte, ruderten Staat und Partei hilflos herum, von einem ruhigen See an einem sonnigen Nachmittag plötzlich ins offene Meer bei Sturm geworfen und dabei gleichzeitig versuchend, ein rettendes Ufer wiederzufinden und den kleinen Ruderkahn hochseetauglich zu machen. Tausende Bürger hatten die DDR sang- und klanglos verlassen. Zehntausende formierten sich zur Opposition, Hunderttausende demonstrierten. Keiner schien mehr für das System zu sein. Das heißt, keiner außer meinen Eltern. Sie kamen nun täglich mit sorgenumwölkter Stirn nach Hause, saßen nach dem Armbrot lange am Küchentisch, lasen ihre Parteizeitung mit größter Aufmerksamkeit, als ob sich dort irgendwann ein Geheimrezept gegen alle Probleme finden könnte, als ob die Parteiführung eines Morgens schreiben würde, die ganzen Probleme der letzten Monate seien nur ein Schauspiel gewesen, ein derber Spaß, den die Führung anlässlich des 40. Jahrestages der DDR aufgeführt habe. Doch so verzweifelt sie auch lasen, konnten sie doch keine Beruhigung in ihrer Zeitung finden. Die Zeitung, die ihnen über Jahrzehnte immer so verlässlich Beruhigung und Bestätigung hatte liefern können, die Zeitung, die jeder Stammleser ohne größere Mühe nach einigen Jahren weitgehend selbst für die kommenden 2 Wochen hätte verfassen können. Eine Zeitung, die ihre wesentlichen Informationen darüber vermittelte, was sie nicht schrieb. Man konnte sich das so vorstellen. Zur Erntezeit im August wurden alljährlich Berichte über die glänzenden Erfolge in der Ernteschlacht veröffentlicht. Wie auch in diesem Jahr die Ergebnisse der Vorjahre turmhoch von den unendlich fleißigen Bauern übertroffen worden waren. Wäre nun in einem Jahr zu lesen gewesen, dass es diese Bauern mit ihrer unendlichen Kraft geschafft hätten, wieder ebenso viel Ernte einzubringen wie im Vorjahr, hätte das bedeutet, dass es wohl eine Missernte gegeben hatte. Doch nun bot nicht einmal mehr diese Zeitung meinen Eltern Beruhigung. Täglich neue Meldungen vom Zusammenbrechen der Institutionen, vom Infragestellen des jahrelang Bewährten. Bei meiner Mutter im Betrieb muckten die Arbeiter auf, bei meinem Vater die Studenten. Meinen linientreuen Eltern kam ihre Linie abhanden. Bei uns zu Hause ging es zu, wie ich es sonst nur aus Propagandafilmen über kapitalistische Länder kannte. Meine Eltern saßen am Küchentisch und fürchteten um den Verlust ihrer Arbeitsplätze. Es hätte nur noch gefehlt, dass mein Vater eine Schiebermütze und Ruß im Gesicht und meine Mutter eine Kittelschürze getragen hätte. Ich hatte kein Verständnis für meine Eltern. Praktisch gingen mir alle Erwachsenen gehörig auf die Nerven. In der Schule wanden sich die Lehrer vor uns herum, dass es eine Schande war. Anstatt uns zu unterrichten, bot uns jeder Lehrer an, ob wir nicht über die aktuell politische Lage mit ihnen diskutieren wollten. Weil sich immer einer fand, der keinen Unterricht wollte, Spengler mochte kein Deutsch, die Radmacher konnte keine Mathematik, fand sich auch immer einer, der den Arm hob, um lustlos eine politische Diskussion vom Zaun zu biegen, worauf die Lehrer dann mit hündischer Begeisterung sofort einstiegen. Es gab keine Linie, keine Begeisterung, keine klaren Vorgaben. Die Lehrer schienen vor allem interessiert daran zu sein, sich vor ihren Lehrplänen zu verdrücken, deren Zukunft natürlich auch in den Sternen stand. Und am Nachmittag musste ich dann meine Eltern ertragen, die beinahe noch schlimmer waren. Wie konnte man nur so das Ende von Fantasielosigkeit betrauern, fragte ich mich. Die Zeitung, das Fernsehprogramm, die Verlautbarung der Führung, all das war doch letztendlich geronnene Langeweile gewesen. Wie konnte man sich so wohlfühlen in diesem Sumpf aus grauem Brei, wie sein Verlassen betrauern? Die Grenze nach West-Berlin war geöffnet worden. Täglich fuhren wir Schüler nach der Schule nach West-Berlin, gingen in die bunten Drogeriegeschäfte, um dort die blumigen Düfte zu riechen, stromerten durch die Kaufhäuser, deren überbordendes Warensortiment nicht hinter den Ladentresen steckte, die von übellaunigen Verkäuferinnen verteidigt wurden, wie das im Osten üblich war, sondern das einem praktisch in die Hände fiel, das sich einem anbiederte und aufdrängte. Aus den türkischen Imbissen roch es nach Knoblauchsoße und gebratenem Fleisch. An den Zeitungskiosken gab es Westzigaretten, köstliche Süßigkeiten und Zeitungen, die mit so viel Fantasie gemacht waren, dass selbst ich nur staunen konnte. Aus den kleinsten Meldungen wurden Trends gemacht, Mücken kunstfertig zu Elefanten aufgeblasen und vor allem gab es tagtäglich Schlagzeilen. Laute, bunte, originelle, aufrüttelnde, unerwartete, großgedruckte Schlagzeilen. Stundenlang hätte ich vor den Kiosken stehen und nur die Titelseiten der Zeitungen und Zeitschriften lesen können. Komm schon, sagten die anderen. Sie wollten weiter ins Kaufhaus. Doch zum Abendbrot mussten wir wieder zu Hause sein und so tauchten wir hinter dem Grenzübergang wieder bis zum nächsten Nachmittag in die graue Suppe, die den Erwachsenen so gut zu gefallen schien. Glücklicherweise war ich schon 14 und hatte einen eigenen Personalausweis, sonst hätte ich nur in Begleitung meiner Eltern, also womöglich erst am Sankt-Nimmerleins-Tag in den Westen fahren können. Zu einem Überfluss fragten mich meine Eltern auch noch am Abendbrotstisch aus über meine Ausflüge nach West-Berlin. Tatsächlich wollten sie alles wissen, was ich dort gesehen hatte. Sie wollten mehr wissen, als ich dort überhaupt gesehen haben konnte. Wie war es dort gewesen? Was hast du gesehen? Waren dort viele aus der DDR? Wie haben sie sich verhalten? Sind sie wieder zurückgekommen? Hattest du den Eindruck, dass mehr Leute nach West-Berlin gegangen sind, als später mit dir zurückkamen? Sie hätten es vorgezogen, dass ich dort soziologische Untersuchungen anstellte, anstatt mir die Schaufenster anzusehen. Geht doch selbst rüber, sagte ich entnervt. Die Grenze ist offen. Da schreckten sie verängstigt vom Küchentisch zurück, als hätte ich was Verbotenes gesagt. Als müssten sie sich umschauen, dass niemand uns belauscht hatte. Meine Eltern, die mir immer geholfen hatten. Vom Fahrradfahren bis zum Sachenpacken. Von Hausaufgaben bis zum Drachensteigen. Die mir sogar bis vor ein paar Wochen immer gute Anregungen für meine wöchentlichen Belehrungen des Klassenkollektivs geben konnten. Diese Eltern waren über Nacht nutzlos für mich geworden. Der stolze Professor und die selbstbewusste Katerleiterin meiner Kindheit saßen plötzlich wie alte Leute an meinem Küchentisch. Und wenn hier jemand Ratschläge geben konnte, dann war ich es. Die Lage war ganz und gar fürchterlich. Auch in der Schule wurde meine Situation langsam kritisch, was nichts mit dem Schulstoff zu tun hatte, denn ein strukturierter Lehrplan war in unserem Schuljahr 1989-1990 ohnehin nicht zu erkennen. Aber meine Beziehung kam erwartungsgemäß in eine schwere Krise. Schon bei der Öffnung der Grenze hatte ich einen kleinen Stich ins Herz verspürt, weil ich ahnte, dass es das Ende meiner vollkommenen Liebe zu Aileen aus Bristol bedeuten würde. Und Tag für Tag wuchs diese Ahnung zu einer Gewissheit. Es machte mich sehr traurig, denn die Beziehung zu Aileen hatte mir sehr viel Glück und Stabilität gegeben. Mehrmals pro Woche hatten wir uns geschrieben. Nichts schien unsere Liebe zu trüben, alles schien unsere Liebe zu festigen. Nun, da ich im Prinzip einfach zu ihr fahren konnte, war das Ende dieser Liebe besiegelt. Es waren nicht meine Mitschüler, die mich in Bedrängnis brachten. Diese Schüler hatte ich über Jahre als Agitator belehrt, ihnen von unbekannten Freiheitskämpfern in Ecuador und von unentdeckten Diamantminen in der Volksrepublik Mongolei erzählt. Nein, diese leicht Belehrbaren konnten Aileen und mich nicht in Gefahr bringen. In dieser aufregenden Zeit waren alle sehr mit sich beschäftigt und das Interesse für meine Liebe aus Bristol hielt sich in Grenzen. Nur mir selbst genügte diese Beziehung nicht mehr. Sie war plötzlich voller Löcher und Unvollkommenheiten. Die große Liebe mit großen Fragezeichen versehen. Wenn wir uns so verzehrend liebten, warum fuhr ich dann nicht einfach zu ihr? Als Tramper, als blinder Passagier, als Beifahrer in einem Lastkraftwagen. Oder warum kam sie mich nicht besuchen? Nach Berlin, der Stadt ohne Mauer. Der aufregendsten Stadt der Welt. Klar, sagte ich, es war zu teuer. Wir beide sparten darauf, uns die Fahrkarte leisten zu können. Es war eine Art Wettbewerb, wer es zuerst schaffen würde. Aber es war nicht romantisch. Und schließlich war das Beste an Aileen das, was sie vollkommen und wunderbar gemacht hatte. Die Tatsache, dass es sie nicht wirklich gab, plötzlich zu einem Makel geworden. Wenn es Aileen tatsächlich gegeben hätte, dann hätten wir es ja vielleicht wirklich miteinander versuchen können. Sicher hätte ich es nach Bristol schaffen können, schaffen müssen, wenn sie meine wahre Liebe war, und bestimmt wäre sie mal nach Berlin gekommen, warum nicht? Bloß dadurch, dass sie nicht existierte, war das unmöglich. Das Ende kam Pfingsten. Ich hatte mir für 130 Ostmark eine Bahnfahrkarte nach Bristol ohne Platzkarte gekauft, um mit meinen Eltern im Wartburg zu meinen Großeltern nach Annaberg-Buchholz zu fahren, wo Oma und Opa, die Eltern meiner Mutter, lebten. Die Eltern meines Vaters nannte ich Omi und Opi, sie lebten in Krimmitschau. Während meine Eltern mit Oma und Opa über Politik redeten, zog ich mich in mein Zimmer unter dem Dachboden zurück und dachte über das Ende meiner Beziehung zu Aileen nach. Natürlich war das erste Wiedersehen auf dem Bahnhof von Bristol wunderbar. Wir fielen uns in die Arme und küssten uns. Auch wenn ich mich wunderte, dass sie anders aussah als in meiner Erinnerung, war unsere Freude doch ungetrübt. Sicher hatte auch ich mich in den letzten Monaten verändert. Bei ihr zu Hause hatte ihre Mutter Auflauf mit Kartoffeln und Nieren gekocht, der einfach fürchterlich schmeckte, aber ich aß ihn dennoch tapfer und lobte das gute Essen. Dann gingen wir in ihr Zimmer. Doch anstatt uns zu lieben, stellte sich heraus, dass Aileen Hausaufgaben machen musste. Anscheinend war sie doch nicht das einfache Punkmädchen aus der Unterschicht, das sie zu sein vorgegeben hatte, sondern ging an eine sehr gute Schule, wo sehr viel Leistung und Arbeit auch am Wochenende von den Schülern erwartet wurde. Statt zerrissenen Netzstrumpfhosen und einem Minirock hing eine Schuluniform über ihrem Bettpfosten und Musik durfte ich nur mit Kopfhörern hören, während sie lernte. Nach einer Weile begann ich herumzunörgeln, dass ich schließlich nicht alle Tage vorbeikäme und gern etwas unternehmen, was von Bristol und seiner Szene sehen würde. »Jetzt nicht«, zischte sie mich an, und wir stritten uns. Das war der Anfang vom Ende, der Zauber war angeknackst, die Magie verflogen. Wir verbrachten zwar noch ein zahmes Wochenende miteinander, aber unsere Wiedersehensbekundungen am Bahnsteig waren nur noch halbherzig und vage. Wenn ich in den nächsten Wochen keine Post von ihr bekäme, wäre für mich diese Beziehung beendet. Und so kam es dann auch. Ich machte keine große Sache daraus, aber wenn mich einer nach Aileen fragte, dann trübte sich meine Miene und ich erzählte ihm schweren Herzens von Pfingsten. Unsere Briefe, die Fotos und das Tagebuch verpackte ich in eine Kiste, die ich unter mein Bett stellte. Bis heute muss ich noch oft an uns denken, besonders wenn ich The Cure höre. Doch inzwischen musste ich mich auch um vollkommen andere Dinge kümmern. NDR Kultur, am Morgen vorgelesen. In der Reihe das erste Mal Autoren lesen aus bisher unveröffentlichten Texten hörten wir die Geschichte Love Cats von Jakob Hein.